Lächeln ist Alter, ihr kennt es doch auch. Nach der Arbeit 2-3 Bier zu Hause auf der Couch. Im Fernsehen läuft nur Schwachsinn und ihr schaut es euch an. Deshalb für euer Unglück niemand etwas kann. Niemand etwas kann. Niemand etwas kann. Manche nennen es Alltag, ihr kennt es doch auch. Das Handy klingelt wieder, weil euch jemand braucht. Die Welt, sie läuft nicht ohne euch, doch ihr habt keine Lust. Ihr allein seid schuld an euren Ängsten, eurem Frust. Ihr allein seid schuld daran, dass ihr euer Leben